Auf einer Handvoll Pilzen im Dschungel, auf einem weißen Schimmel durch die Mongolei, in Wien auf dem Riesenrad überm Praterrummel, Salt Bay Gold Steaks essen in Dubai, sich mal wieder spüren beim Keramikkurs, in Abendgarderobe in die Oper, mit Agenturmenschen in Brandenburg, gemeinsam schweigen im Kloster. Du könntest sein, mit wem du willst, an jedem Ort auf dieser Welt, doch du vergeudest deine Zeit mit mir. Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir. Aus dem Fenster mit mir. Verballern, verpimpern mit mir. Verjubeln, verprassen mit mir. Verschleudern, verheizen mit mir. Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir. Tiere kaufen, Binge-Gewatche, Nischenhobbys, Insta-Glotzen, Leben ändern, Drohnen fliegen, Dialyse, Kohle kriegen, Duolingo, Uno-Spielen, investieren, Kunstmuseum, Kommentare ignorieren, vertrödeln, verbaseln, prokrastinieren. Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir. Mit mir. Mit mir. Mit mir. Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir. Verballern, verplappern mit mir. Verjubeln, verprassen mit mir. Verschleudern, verheizen. Sein, mit wem du willst, an jedem Ort auf dieser Welt, doch du vergeudest deine Zeit mit mir. Du könntest sein, mit wem du willst, an jedem Ort auf dieser Welt, doch du vergeudest deine Zeit mit mir. Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir. Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir. Mit mir. Mit mir. Mit mir. Wirf deine Zeit aus dem Fenster mit mir. Ja, Moll, das manchmal klingt Moll einfach auch wie Dur und andersrum. Ne? Ist immer wie man sieht, ne? Die eine Seite scheint, die andere wird beschienen. Nächsten Tag stehst du auf, hast Riesenpläne, aber alles für den Arsch. Dann gehst du um die Ecke und dann liegt da auf einmal alles voll mit Gold und Diamanten und mit dem Partner fürs Leben. Und dann geht er fremd und dann ist es doch ein anderer Partner. Es ist nie so, wie es ist. Nichts ist so stetig wie der Wandel. Deswegen, verschwendet so viel Zeit, wie ihr könnt. Ja, yeah, Gänsehaut. Hey, ist nicht das Ende. Nirvana ist nicht, Alter. Ihr werdet sowieso wieder geboren, Alter.